Schwätzigkeit abgelegt. Laut brüllt das Kleine, das Große schweigt. Stumm steht das Haus, in die Wand sich neigt. Stumm steht das Haus, in die Wand sich neigt. Dort, wo der Strom unsere Schiffe trägt, hat ihr Geschwätzigkeit abgelegt. Still ist das Laub sich von Bäumen